Es war mein erster Praktikumstag beim Zeitmagazin. Ich hatte mich in die Konferenz gesetzt und ich hatte keine Angst vor irgendjemandem. Ich würde sogar sagen, ich war ein wenig arrogant. Der Chefredakteur kündigte die morgendliche Besprechung der aktuellen Ausgabe an. Die Titelgeschichte darin war ein Gespräch mit einer Wissenschaftlerin, die erklärte, wie es Menschen und Ländern gelingen könne, sich aus der Armut zu befreien. Das Gespräch war nicht schlecht und die Wissenschaftlerin sehr klug, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich sah nur das Titelbild, eine Illustration, die ein Loch zeigte, aus dem eine Leiter ragte. Um das Loch herum war es hell, im Loch war es dunkel. Der Weg aus der Armut stand als Überschrift daneben. Das ist also das Loch, aus dem ich eurer Meinung nach gekrochen bin, dachte ich und sagte nichts. Hätte ich etwas gesagt, ich wäre von da an die Hartz-IV-Praktikantin gewesen, die Arme, die mit den Eltern. Das Titelbild wäre außerdem das gleiche geblieben. Zu spät, es noch zu ändern. Und Hartz-IV-Empfänger sind eben überhaupt gar nicht die Zielgruppe des Zeitmagazins. Egal also, was sie über ein Titelbild denken würden. Außerdem hatte das Loch ja einen Grund. Armut, so sah man es in der Redaktion, ist eben Mist und es gibt nichts an ihr, was sich idealisieren ließe. Deshalb das Loch. Dass es aber Menschen gibt, die in diesem Loch leben, so gut es geht, die in diesem Loch Kinder aufziehen, auf diese Idee kam niemand. Armut ist Isolation und Deprivation, aber die Armen sind deshalb keine Untermenschen. Sie leben und fühlen genauso wie alle anderen.